Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! Der Kampf um das Recht auf Stadt gegen die Verschärfung der Ausbeutung und Inwertsetzung ist komplex und divers. Das können Leute sein, die in Berlin eine Zwangsräumung verhindern, in Amsterdam ein Haus besetzen, Plätze in Griechenland besetzen oder für den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr in Brasilien kämpfen. Einem Staat, der über ein riesiges Territorium, enorme Städte und wie an so vielen Orten ein klassistisches, rassistisches und sexistisches Arbeitsregime verfügt, welches unter anderem am Beispiel des Verkehrssystems deutlich wird. Als anarchistisches Radio Berlin hatten wir die Gelegenheit, mit einem Aktivisten der Passe Livre-Bewegung im brasilianischen São Paulo über ihren Kampf zu sprechen. Ich bin hier mit Ivan von der Passa Livre Bewegung. Vielleicht kannst du für Leute, die noch nie davon gehört haben, beschreiben, worum es geht. Die Passa Livre Bewegung ist eine soziale Bewegung in Brasilien, die für den kostenfreien Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln kämpft und auch für ein System öffentlicher Verkehrsmittel, das im Besitz der ArbeiterInnen und NutzerInnen des Systems ist. Seit wann gibt es denn die Bewegung? In 2005. Seit 2005. Sie fingen nach zwei großen Aufständen gegen Erhöhungen der Ticketpreise der öffentlichen Verkehrsmittel an. Einer davon war in Salvador, Bahia, welchen wir den Aufstand des Busses nennen. Der andere, der Aufstand des Drehkreuzes, der Catraca, war in Florianópolis. Und nach zwei Erfahrungen des Kampfes gab es ja eine Notwendigkeit, eine Bewegung zu schaffen, damit sich die Leute besser organisieren können. Kannst du erklären, warum der Preis für den Bus oder für den Transport generell so ein großes Thema ist? In Brasilien gibt es Millionen von Menschen, die die öffentlichen Verkehrsmittel nicht nutzen können, aufgrund der Ticketpreise. Transport oder das Bewegen um und durch die Stadt ist sehr eng mit dem Recht verknüpft, die Stadt zu nutzen. Was also hier passiert, ist, dass die ArbeiterInnen, die Leute, die die Stadt errichten, sie nicht selber nutzen können. Die ärmsten Leute leben an den Rändern der Stadt und sie können den Bus nur bezahlen, um zur Arbeit und zurück nach Hause zu kommen. Das ist also ein zentrales Thema, da es um das Recht auf die ganze Stadt geht. Mir wurde gesagt, es gibt auch eine tägliche Praxis, die mit der Bewegung in Verbindung steht. Eine Praxis des Nichtbezahlens. Wir versuchen, die Leute dazu zu animieren, über die Begrenzungen zu springen. Die Catracas. Die Catracas sind diese Drehkreuze, durch die du durch musst, wenn du in den Bus gehst. Wir versuchen, Leute dazu zu bringen, da drüber zu springen. Und wir selbst versuchen, es so weit wie möglich selbst zu praktizieren. Es hört sich so an, als sei es eine sehr große Bewegung und wahrscheinlich auch sehr divers. Gibt es so etwas wie eine gemeinsame Struktur, einen organisatorischen Rahmen oder sowas in der Art? Passe Livre ist eine autonome, horizontale Bewegung. Wir haben gemeinsame Prinzipien und diese sind, dass die Bewegung autonom und horizontal ist und für den kostenlosen Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln kämpft. Und ich denke, das verbindet alle in der Bewegung. Aber die Bewegung ist nicht so groß. Es ist nur so, dass die öffentlichen Transportmittel solch ein Massaker für das Leben der Leute darstellen, dass immer, wenn es zu Preiserhöhungen kommt oder etwas anderes im Bus passiert, die Leute bereits sehr wütend sind und bereit sind, etwas dagegen zu unternehmen. Die Passe Livre-Bewegung kann daher sehr viele Leute vereinen. Aber die Bewegung an sich ist nicht so groß. Dann ist es also in Phasen. Wenn etwas passiert, wird sie größer. Ja, ich meine, wir arbeiten viel mit Schulen in der Peripherie der Städte, in Nachbarschaften und auch in besetzten Gebäuden mit anderen sozialen Bewegungen. Wir diskutieren das Recht auf Stadt mit ihnen und wir debattieren viel über die öffentlichen Verkehrsmittel. Es gibt also eine große Menge an Leuten, die davon wissen. Wir haben auch ein paar Events, die unabhängig von den Preiserhöhungen passieren. Zum Beispiel haben wir jedes Jahr am 26. Oktober einen Protesttag. Wir feiern damit den Tag, wo wir das erste Mal in der Lage waren, die Ticketpreise zu reduzieren. Wann war das? 2004 oder 2005. Ich erinnere mich nicht mehr genau, denn es waren zwei Jahre hintereinander, dass wir eine Preissenkung erkämpfen konnten. Und ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr es im Oktober war. Es ist also ein landesweiter Tag des Protestes für den kostenfreien Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber wenn es zu einer Preiserhöhung bei den Bustickets kommt, dann werden die Proteste bei weitem massiver und es kommt zu einer hohen Beteiligung der Bevölkerung. there's much more participation of the population. Und jetzt kommt wieder eine Erhöhung, oder? Yeah, so the day after tomorrow, so Saturday. Ja, übermorgen, am 9. Januar wird es eine Erhöhung geben, um ungefähr 10%. Und wir bereiten gerade eine große Demo für morgen vor. Wir werden viele Proteste in den nächsten 2 oder 3 Wochen am Stück haben. So we're going to have lots of protests in 2-3 weeks in a row. Ich habe gehört, dass 2013 ein wichtiges Jahr war. Kannst du erzählen, was damals passierte? Yeah, so in 2013 the bus fare went up about. Ja, 2013 gab es auch eine Erhöhung, auch so um die 10%. Der Ticketpreis ging von 3 Reais auf 3,20 hoch. Die Proteste waren am Anfang nicht so groß. Es fing so mit so rund 5000 Leuten an. Es war ein sehr radikaler Protest. Also es gab Barrikaden, Leute besetzten wichtige Straßen und es war ein sehr intensiver Protest mit Demos alle 2 bis 3 Tage. Die Zahl der Leute stieg dauernd an. Und dann gab es einen entscheidenden Tag. Wenn ich mich nicht irre, war es der 13. Juni. Es war ein Donnerstag, an dem die Polizei alle Leute auf einer Demo brutal massakrierte. Danach wurden die Proteste riesig. Es waren Millionen von Leuten auf den Straßen in ganz Brasilien. Und am 20. irgendwas Juni wurden die Preise für Bustickets in über 100 Städten Brasiliens gesenkt. Something of June, the bus fares were reduced in more than 100 cities in Brazil. Habt ihr seither was dazugelernt, was die Strategie der Proteste angeht? Habt ihr vor, etwas anders zu machen oder wollt ihr vor allem wieder Leute mobilisieren und auf ein gleiches Ergebnis zusteuern? Die Autoritäten, die Polizei, der Staat, sie haben gelernt, wie sie mit den Massenprotesten umgehen müssen. 2013 wurden sie noch überrascht. Wir glauben nicht, dass die gleiche Strategie jetzt den Prozess noch einmal umkehren kann. Dieses Jahr haben wir daher vor, die großen Demos mit sehr vielen direkten Aktionen zu ergänzen. Wir denken, dass es die direkten Aktionen sein werden, die zur Senkung der Ticketpreise führen. The bus fare go down. Heißt das, dass mit 2013 die Repression so stark geworden ist, dass ihr die Massenproteste für nicht mehr so sinnvoll haltet? It got hard and it got more efficient. Die Repression wurde stärker und effizienter auf verschiedene Weisen. Zuerst wurde die Repression rechtlich. Zuvor hatten uns die Cops einfach nur verprügelt. Und jetzt fingen sie an, Leute zu verhaften und sie auch vor Gericht zu stellen. Außerdem entwickelten sie ihre eigenen Kontrolltechniken. 2013 war es so, dass bei jedem Angriff auf eine Demo sich diese aufgeteilt und ausgebreitet hat. Die Leute hatten dann überall in der Stadt mit weiteren kleinen Protesten weitergemacht, mit Barrikaden und viel Widerstand. Jetzt ist es so, dass die Polizei die Proteste von Anfang an kesselt. Damit halten sie die Demo zusammen und wenn sie sie angreifen, machen sie das in einem sehr großen Gebiet. Sie hören nicht auf, Granaten zu werfen und die Leute mehr und mehr zurückzudrängen. Und dann ist es sehr schwer, sich neu zu organisieren. Das ist es, was sich verändert hat. Gibt es eine Art Struktur in der Bewegung, die sich mit der Repression befasst, wie zum Beispiel mit Gefangenen, Leuten, die verschwinden? Ja, wir kümmern uns um alle Fälle von Leuten, die auf unseren Demos verhaftet wurden. Wir haben ein paar Anwältinnen, die selber Teil der Bewegung sind, die das machen, weil sie an die Sache glauben. Wenn es nicht zu viele Leute sind, können wir uns um alle kümmern. Wenn es dann aber zu viele sind, versuchen wir mit dem Pflichtverteidiger in Kontakt zu kommen und die schwerwiegendsten Fälle genau zu verfolgen. Meistens sind das Fälle, die arme People of Color betreffen. Denn sie sind diejenigen, die im Knast bleiben. Also sind sie auch diejenigen, um die sich unsere Anwältinnen kümmern. These are the ones which actually stay in jail and these are the ones that our lawyers will take care of. Würdest du sagen, dass die breite Bevölkerung in Brasilien euren Protestaufrufen folgt und die Inhalte aufnimmt oder ist das eher schwierig? The reality of a poor Brazilian worker is that you. Es ist sehr schwierig. Ich meine, die Realität eines armen brasilianischen Arbeiters sieht so aus, dass er um 4 Uhr morgens aufsteht, sein Haus eine halbe Stunde später verlässt und dann 2 bis 3 Stunden im öffentlichen Verkehrssystem verbringt, um zu seiner Arbeit zu kommen. Dann arbeitet er den ganzen Tag und kommt um 12 oder um 1 in der Nacht nach Hause. Und dann beginnt der Ablauf von vorne. Daher ist es sehr schwierig, diese Leute zu mobilisieren. Ich denke, es sind vor allem Jugendliche, die mobilisiert werden. Studentinnen, SchülerInnen. Wir mobilisieren auch einkommensschwache SchülerInnen. Aber es ist sehr schwer, die Leute zu mobilisieren, die den ganzen Tag arbeiten müssen, um zu überleben. Du hast die SchülerInnen erwähnt. Gibt es eine Verbindung zwischen der Passa Livre-Bewegung und den besetzten Schulen, die es hier in Sao Paulo seit Monaten gibt? Wir unterstützen natürlich die Besetzungen und helfen so viel wir können. Jetzt sind fast alle Besetzungen vorbei. Aber während dieses Prozesses haben wir so viel wie wir konnten geholfen, ohne zum Protagonist dieser Bewegung zu werden. Die Protagonistinnen waren die SchülerInnen selbst. Gibt es Verbindungen zu anderen Bewegungen in Brasilien oder international? Das Movimento Passe Livre ist eine Föderation in Brasilien. Wir organisieren uns in den Städten, den Metropolregionen. Jede Passe Livre-Bewegung ist dabei unabhängig. Aber wir haben landesweite Treffen, bei denen wir Strategien und Taktiken diskutieren. Was wir gemeinsam haben, sind die Prinzipien. Autonom, horizontal und im Kampf für den kostenfreien Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir arbeiten auch mit verschiedenen anderen sozialen Bewegungen zusammen. Alle aus der autonomen Linken. Besonders mit Bewegungen, die mit dem Recht auf Stadt verknüpft sind. Also BesetzerInnen und Ähnliches. Jetzt gerade sind wir in einem besetzten Gebäude, in dem die Vorbereitungen stattfinden. Kannst du was zu diesem Ort sagen? Steht er in Verbindung mit der Bewegung? Dieses Gebäude wurde von einer Bewegung besetzt, die Terra Livre heißt. Sie umfasst einige autonome, militante Aktivistinnen und sie sind gute PartnerInnen. Diese Besetzung passierte, als die Leute eines anderen Squads geräumt wurden. Bei dieser anderen Besetzung waren wir stark involviert. Und auch bei dieser hier halfen einige von uns, sie zu etablieren. Kannst du erzählen, wie es zu der Besetzung kam? Klar, diese erste passierte während der Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 hier in Brasilien. Es ist ein Gebäude in einem der reichsten Viertel São Paulos. Sie heißt Jardins. Es ist ein sehr großes Gebäude mit, ich glaube, 14 Stockwerken und nur 2 Apartments pro Stockwerk und sogar Badewannen in den Bädern. Es stand schon seit ein paar Jahren leer, aufgrund von Immobilienspekulationen. Am ersten Tag der Weltmeisterschaft holten uns also Leute von Terra Livre, um es zu besetzen. Die Besetzung ereignete sich dann exakt zum Auftaktspiel, dem ersten Match der brasilianischen Mannschaft. Um die Cops zu verwirren, waren wir alle als Fans verkleidet mit Brasilien-T-Shirt und wir riefen »Brasilien! Brasilien!« Wir sammelten uns am Gebäude, öffneten es mit einer Säge, gingen rein und besetzten es. Wie sieht jetzt deine Perspektive auf die kommenden Proteste aus? Bist du optimistisch oder siehst du Probleme? Well, there are always problems, but I'm very optimistic. Es gibt immer Probleme, aber ich bin sehr optimistisch. Bei Gesprächen mit Leuten hier zeigt sich, dass alle sehr wütend sind und gespannt darauf zu kämpfen. Und das ist auch nötig, denke ich. Daher denke ich, dass die Chancen gut stehen, dass wir erfolgreich sein werden. Auf der anderen Seite denke ich, dass die Polizei und die PolitikerInnen dieses Jahr sehr gut vorbereitet sind. Denn es ist eine ungewöhnliche Erhöhung der Ticketpreise. Dieses Jahr haben wir Bürgermeisterinnenwahlen. Normalerweise gibt es in Wahljahren keine Preiserhöhungen. Und dass sie das jetzt gemacht haben, heißt, denke ich, dass sie ebenfalls darauf vorbereitet sind, Widerstand zu leisten. Vielen Dank und viel Glück. Yeah, thank you. Ja, danke.